Morgen, Delta Park Duisburg. Wenn es euch gut geht, zeigt uns eure Hände. We'll be right back. Delta Park, wie sieht's aus? Wie ist die Stimmung? Habt ihr Bock zu feiern? Zeigt den Leuten zu Hause am Radio mal, wie die Stimmung in Duisburg ist. Alle Hände nach oben! Und wir möchten euch hören, so laut es geht, alle zusammen! Once again, will the renegade master be fall down with the ill behavior? again for the renegade master. You fall down with the ill behavior. Back once again for the renegade master. You fall down with the ill behavior. Ist hier irgendein Grund, warum das hier so leise ist? Das aus, wenn alle Hände oben sind. Giants up for Detroit. Ich habe eine Frage. Duisburg, ist das alles, was ihr drauf habt? Alle zusammen die Hände nach oben, alle zusammen springen! Aus Hamburg, DJ Dean für euch. Aber vorher möchte ich euch noch eins wünschen. Frohe Weihnachten 2006! to do. Try to forget and I find someone new. So I prayed on my knees to heaven above. Send me somebody, please. Someone to love. Don't forget to my story. Give me your hand. Don't let me down with your heart. Here we go again. No Six Live aus Deutschland Live. Das war für euch Frankie Tune.